Der stellvertretende Gouverneur der Administration in der russischen Region Primorsk und seine Begleitung und weitere Ausländer erwiesen am 29. September im Sonnenpalast Komsusan den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Hochachtung.